Wie heiße ich? Wie ist mein Name? Diplom-Ingenieur. Diplom-Ingenieur? Eben Diplom-Ingenieur, wie alle anderen. Sie heulte fassungslos, verlangte augenblicklich nach ihrer Mami und versenkte das Gesicht wieder in das Spitzentaschentüchlein, um dessen Initiale M lauter gelbe gestickte Küken wimmelten. Länger als eine Stunde wanderte Felix verwirrt ziellos umher. Was er vor allem empfand, war das Nachlassen seiner Willenskraft. Kurz bevor er zum Ministerium zurückkam, sah er eine Bettlerin mit einem Baby im Arm auf der Bordschwelle. Das ist das Unangenehme, wenn man in Mexiko zu Fuß geht. Überall Bettler, Arbeitslose, womöglich Verbrecher. Deshalb muss man einfach einen Wagen haben, um auf direktem Wege von den gut bewachten Privathäusern zu den Bürohochhäusern zu kommen, die von einem Heer von Hungerleidern belagert werden. Für gewöhnlich holte Marlena seinen Halbmonatscheck für ihn an der Kasse ab. Er unterschrieb nur auf der Namensliste. Heute beschloss er persönlich zu kassieren. Er ging zum Schalter.